Soundcheck, zweite Stunde. Im Studio ist Günther Jansen. Das Thema heute: Keyboards, Kitsch, Kadenzen. Es geht um englischen Bombastrock der frühen 70er Jahre. Bombastrock immer in Anführungszeichen zu denken, denn eigentlich mag ich solche Kategorisierungen, Schubladen gar nicht. Aber wer die erste Stunde schon verfolgt hat, dem ist, glaube ich, klar geworden, worum es geht bei Bands etwa wie Emerson, Lake & Palmer, Yes oder Barclay James Harvest. Große Arrangements, komplexe Stimmführung, überhaupt eine oft an klassische Kompositionstechniken orientierte, sehr ernsthafte Art der Musikausübung, nicht immer unterhaltsam. Und die Parade solcher Gruppen setzen wir fort mit Van der Graaf Generator, gegründet 1967 an der Universität von Manchester. Ein Mann im Mittelpunkt, von Anfang an Sänger und Komponist Peter Hammill, ein eher scheuer, introvertierter Typ, der seine Musik offensichtlich brauchte als Bewältigung von Ich- bzw. Weltschmerz. Bis heute gibt er seine Konzerte, oft solo, dann nur er, Peter Hammill, an Klavier oder auch Gitarre. Auch schon zu Van der Graaf Generator-Zeiten in den 70ern liefen Gruppen- und Soloarbeiten meist parallel. Van der Graaf Generator bzw. Hammill war nie so massenwirksam wie etwa Yes oder Emerson, Lake & Palmer. Dazu waren sie zu verspielt, zu verschroben, verschnörkelt und zu wenig hymnisch. Also es gab nicht so richtig zum Mitklatschen und Mitsingen. Das Stück eben Theme One war eher ungewöhnlich für Van der Graaf Generator, war auch nicht von Peter Hammill selbst geschrieben, sondern von George Martin, dem berühmten Beatles-Produzenten. Viel deutlicher wird ihr Stil beim nächsten Stück. Ein Ausschnitt aus der LP Porn Hearts von 1971. Und das hat dann auch gleich wieder epische Dimensionen. 10 Minuten, hier sind noch einmal Van der Graaf Generator. Thank you. Walking in my cloisters hang the acolytes of gloom, and Death's Head throws his cloak into the corner of my room. And I am doomed. But laughing in my courtyard play the pranksters of my youth, and solemn waiting old man in the gables of the roof, he tells me truths. zu nächtlicher Stunde im Deutschlandfunk Soundcheck von der Graph Generator. Zur folgenden Gruppe kann man sich die Ansage eigentlich sparen. Das heißt, man braucht nichts zu tun, um sie aus der Vergangenheit heraus ein bisschen transparenter scheinen zu lassen. Sie waren nämlich nie weg, sind heute vielmehr auf der Spitze ihres Erfolges. Und das Stück, das gleich in der Originalfassung von 1973 kommt, spielen sie auch heute noch live vor Millionen in aller Welt. Die Rede ist von Genesis, damals Anfang der 70er Jahre noch mit Sänger und Frontmann Peter Gabriel. Der gab ihren Live-Auftritten eine seinerzeit neue Art von Theatralik und visuellen Aspekten. Das heißt, wenn die Analogie erlaubt ist, entsprachen Genesis, bezogen auf klassische Vorbilder, eher Opern oder Musicals, während man etwa bei Van der Graaff Generator oder Greenslade im Sinfoniekonzert saß. Diese frühen Genesis-Stücke und konzeptionellen Darbietungen erreichten mit dem Album Lamp Lies Down on Broadway ihren Höhepunkt, durchkomponiert und in Szene gesetzt von A bis Z. Gabriel stieg danach aus und Genesis wurden dann erst langsam zu dem, was sie heute sind, ein schier unerschöpflicher Dukatenesel von leicht verdaulichen Hits. Aber ihre Anfänge können sie bis heute nicht verleugnen und sie stehen auch offensichtlich dazu musikalisch, sonst würden sie solche Stücke wie Firth of Fifth nicht immer noch spielen. Und dann sitzt Keyboarder Tony Banks so unbeweglich und stoisch an seinen Instrumenten wie vor 20 Jahren. Like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is singing. Thank you. heaven until the shepherd leads his flock away. The sands of time were rerolled by the river of constant change. Auf dem neuesten Genesis Live-Album ist dieses Firth of Fifth auch enthalten, hier aber das Original von der LP Selling England by the Pound. Möglicherweise direkt hintereinander im Rocklexikon stehen Genesis und Gentle Giant, ich weiß nicht, auf jeden Fall folgen sie heute im Programm aufeinander. Und wo Genesis musikalisch mit klassischen Mustern der Spätromantik arbeiten, gehen Gentle Giant mit Jazz-Elementen um. Das heißt, ihre Musik ist nie so kulinarisch oder verhältnismäßig leicht konsumierbar, eher oft spröde und sperrig und folglich auch längst nicht so erfolgreich kommerziell gesehen wie Genesis. Gentle Giant ging 1970 aus der Popband Simon Dupree and the Big Sound hervor. Die hatten sogar einige Hits, 67, 68, der berühmteste Kites, und änderten ihren Stil als Gentle Giant dann radikal. Wie unpräzise die Bezeichnung Bombastrock bei ihnen ist, zeigt gleich das Stück Giant von ihrem Debütalbum. Anstelle von Gentle Giant hätte ich an dieser Stelle auch Colosseum oder Warm Dust oder andere nehmen können. Das heißt Gruppen, die sich zu jener Zeit im Spannungsfeld irgendwo zwischen Jazz, Rock und Klassik bewegten. Und je flinker und handwerklich besser die Musiker waren, umso komplizierter wurde das musikalische Material aufbereitet. Ich vermute mal, nicht ohne einen gewissen Dünkel, sprich Hochmut gegenüber der gemeinen Popmusik, sozusagen mit dem wissenden Blick des Könners. Direkt nach Gentle Giant wird's dann wieder etwas leichter mit Procol Harum. Beide Stücke sind ungefähr 6 Minuten lang. Of his hand, striding steps that will cover the land. Thank you. sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stakes. It's candlelight and chandelier. So stellen sich Procol Harum das schöne Leben im Grand Hotel vor. Titelstück ihrer LP von 1973 mit allem Drum und Dran, Orchester und Chor. Procol Harum wird ewig mit einem Lied in Erinnerung bleiben, A Whiter Shade of Pale. Das war Frühjahr 67, ein klassisch angehauchter Popsong mit Orgel und Klavier, am Klavier und Gesang Gary Brooker. Und diese doppelte Keyboard-Besetzung, Orgel und Klavier, war damals ganz neu. Aber Procol Harum machten eigentlich gar nicht so sehr auf Bombast, wie etwa Yes oder Genesis. Im Grunde spielten sie meist ihre Art Popmusik, mal mit mehr Ausschlägen zur Klassik, mal zum Rhythm and Blues. Dann stand der Gitarrist Robin Trower im Mittelpunkt. Wenn wir beim Begriff Bombast bleiben, dann traf das eher für die Procol Harum Live-LP von 1971 zu, aufgenommen in Kanada mit dem Edmonton Symphony Orchester und Chor. Da ist ihre Musik so richtig aufgepeppt, aufgebläht auf große Besetzung und daran knüpfen sie dann eben zwei Jahre später auf Grand Hotel, wie gesagt, nochmal an. Gary Brooker trat letztes Jahr immer noch auf mit Procol Harum, habe ich sogar gesehen, weißhaarig, war überrascht, wie gut dieser Mann singt. Also der ist 50, 55 und kommt ganz hoch und hat eine ganz erstaunliche stimmliche Präsenz, also alle Achtung. Auch die Nächsten können es bis heute nicht lassen. Deep Purple, in dieser Sendung natürlich nicht vertreten als Hardrock-Band, sondern, ich darf sagen, auf dem Irrweg, sprich dem live aufgenommenen Concerto for Group and Orchestra, komponiert von Keyboarder John Lord und aufgeführt in der Royal Albert Hall in London 1970, also zur selben Zeit etwa, als ihr bahnbrechendes Deep Purple in Rock erschien. Aber dieses Konzert da in der Royal Albert Hall, das ist monströse, heiße Luft, musikalisch gesehen. Wir hören daraus den zweiten Satz, Andante, erster Teil, so steht es tatsächlich auf der Plattenhülle. Lauschen wir also dem Royal Philharmonic Orchestra zusammen mit Deep Purple. Irrung und Wirrung einer Rockband. Die Purple zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Den Rest dieses Konzertes für Gruppe und Orchester schenken wir uns, um noch ein bisschen von Pink Floyd zu hören. Auch die fühlten sich im selben Jahr 1970 offenbar zu höheren Berufen. Vorbei waren erstmal die frühen experimentellen Underground-Exkursionen. Für Atom Heart and Mother, das ist das Album mit der Kuh auf der Plattenhülle, wurde ein Orchester engagiert, dazu Chorsänger. Auch live präsentierte man das Ganze einem verträumten Publikum im Londoner Hyde Park. Irgendwie schien das seinerzeit in der Luft zu liegen, Rockgruppe und Orchester. In der ersten Stunde hatten wir schon Barclay James Harvest. Das war auch im selben Jahr, 1970. Ich glaube, die Musiker wollten einfach etwas ausprobieren, genauso wie ja auch 67, 68 experimentiert wurde. Aber was unter Drogen psychedelisch improvisiert wurde, im Gruppenzusammenhang, also 3, 4, 5 Leute, das ging mit klassisch ausgebildeten Geigern und Bläsern ja schlecht. Die brauchten eine Partitur, das heißt, der ganze große Apparat musste mit klarem Kopf bewältigt werden. Einsätze durften nicht verpasst werden und letztendlich liefen doch immer beide, Gruppen und Orchester, unverbunden nebeneinander her, aber wie ich finde, einträchtig in eine Sackgasse. Und das setzte sich ja auch nicht durch, dieses Rockgruppe und Orchester zusammen. Später bei der weiteren Entwicklung der Keyboards hin zu mehrstimmig spielbaren Synthesizern brauchte man die Streicher und Bläser sowieso nicht mehr zur Herstellung eines großen Klangs. Man denke jetzt an Rick Wakeman oder Tony Banks mit ihren riesen Keyboard-Burgen, also an allen 4 Seiten umrahmt, dann 3-stöckig übereinander. Da war dann kein Wunder, Mitte der 70er Jahre ging das dann auch irgendwann nicht mehr weiter und auf einmal war eine neue Generation da, die von all dieser geballten Technik gar nichts mehr wissen wollte und radikal frischen Wind in die Szene brachte. Also, ich komme sozusagen jetzt am Ende dieser Sendung auf eine Gegenposition, denn alle Bands, die ich heute gespielt habe, waren sozusagen auch Feindbilder, in Anführungszeichen, der Punks. Aber so geht es eben immer weiter, durch Helden und durch Antihelden. Ich weiß nicht, ob ich einer bin, Held oder Antiheld bin, heiße Günther Jansen, wünsche eine gute Nacht mit Pink Floyd.